Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For this time together. Für diese gemeinsame Zeit. We pray that you would use it to your glory. Und wir beten, dass du sie zu deiner Herrlichkeit verwenden wirst. Ask you to bless these words. Und lass diese Worte zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn with me to Ephesians chapter 2. Blättert mit mir zum Epheser 2. I want to start a series on the church. Ich möchte mit einer Serie über die Gemeinde beginnen. The building of God. Und zwar das Gebäude Gottes. Yeah, exactly. We've been talking about the purposes of God since September, pretty much. Wir haben über den Zweck oder die Bestimmungen Gottes seit September schon gesprochen. Worship, Anbetung, fellowship, Gemeinschaft, discipleship, Jüngerschaft. Ministry, Dienst and mission. Und Mission. Have I prayed yet? I prayed already, right? Yeah. Lord, bless these words in Jesus' name. Amen. Amen. And all of these purposes und alle diese Absichten will find their expression in the house of God. Finden ihren Ausdruck im Gebäude Gottes. In some way or another. Auf die eine oder die andere Art und Weise. And a building is a structure that is built for habitation. Und ein Gebäude ist ein Gebilde, das für das Wohnen geschaffen wird. Nobody builds a building just to look at it. Niemand baut ein Haus, um einfach es nur anzusehen. A building is a structure for habitation. Also ein Gebäude ist ein Gebilde für das Wohnen, für die Bewohnung. Now, last week and a week before that, we spoke about doing all things to the glory of God. Nun, die Woche, letzte Woche und die Woche davor haben wir davon gesprochen, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Which means that we draw attention to the awesomeness of God. Was so viel bedeutet wie der Herrlichkeit Gottes Ausdruck zu verleihen. Through what we are and what we do, durch das, wer wir sind und was wir tun, we draw attention to the awesomeness of God. Also wir weisen die oder wir bringen die Aufmerksamkeit zu Gott hin. That is all he is and all he does. Nämlich das, was alles ist und was alles tut. Last week on Mother's Day we talked about that in light of being a mother. Letzte Woche am Muttertag haben wir davon gesprochen, was das im Lichte des Mutterseins bedeutet. But in this series, let's talk about it in light of the church. Aber in dieser Serie wollen wir darüber sprechen im Lichte der Gemeinde. The community of a local church. Die Gemeinschaft einer lokalen Gemeinde. Now in John chapter 15 verse 8. Nun Johannes 15 Vers 8. If you want to keep a finger in Ephesians 2, we'll be right there in a moment. Also haltet vielleicht kurz den Finger da bei Epheser 2 drinnen. John chapter 15. Und gehen wir zu Johannes 15. Verse 8. Vers 8. The Lord said, by this is my Father glorified. Der Herr spricht hier, hierin wird mein Vater verherrlicht. He's going to mention something wird jetzt etwas erwähnen, that will bring much attention to the Father. Was eben dem, dem Vater sehr viel Aufmerksamkeit bringt. It will bring much attention to the awesomeness of his Father. Es bringt diesen wunderbaren Ausdruck des Vaters viel Herrlichkeit. By this is my Father glorified. Hierin wird mein Vater verherrlicht. That you bear much fruit. Dass ihr viel Frucht bringt. This glorifies the Father. Das verherrlicht den Vater. Now, what would be the fruit that he'd be speaking of here? Nun, von welcher Frucht spricht hier? Anybody? The fruit. Weiß es jemand? Much fruit. Viel Frucht. Well, I think of Matthew 3, where the Lord said to his disciples. Nun, ich denke an Matthäus 3, wo der Herr zu seinen Jüngern spricht. Follow me, and I will make you fishers of men. Folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. So Matthew 4, I can't remember. Oder Matthäus 4. Yeah. I'll make you fishers of men. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. And the fruit that God wants us to bear, und die Frucht, die Gott möchte, dass wir hervorbringen, is the fruit of people's lives. Ist die Frucht des Lebens von Menschen. People following Jesus. Leute, die Jesus nachfolgen. That we would bring many people to the Lord. dass wir viele Leute zum Herrn führen. In our short life on this earth, in unserer kurzen Zeit hier auf der Erde. Our life in James 4:14 is just a vapor. In Jakobus 4:14 heißt es, dass unser Leben bloß ein Hauch ist. The next generation will take over. Und die kommende Generation wird dann die Sache übernehmen. Within 20 years I probably won't be preaching from this pulpit anymore. Vielleicht schon in den nächsten 20 Jahren wird es aus sein mit Predigen hier von dieser Kanzel. After 20 years. Also nach den 20 Jahren werde ich vielleicht hier nicht mehr predigen. Within 25 years, I mean, someone else will be preaching from here. Vielleicht wird in 25 Jahren schon jemand anderer von hier predigen. Our time will have passed. Unsere Zeit wird vorbei sein. I'll just be doing seminars and coaching from the sidelines. Ich werde vielleicht nur noch Seminare abhalten und von der Seite einwirken. Our time is passing so quickly. Aber unsere Zeit geht so schnell vorüber. And this, by this is my Father glorified, that you bear much fruit. Aber dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. God wants us to grow. Gott möchte, dass wir wachsen. God wants to see many people come to him. Und Gott möchte, dass viele Leute zu ihm kommen. We did a wedding yesterday. Gestern hatten wir eine Hochzeit. Buxi and Desi got married. Buxi und Desiree haben geheiratet. And of course Otmar was there. Und natürlich war auch der Otmar dort. And of course Otmar told me. Und natürlich hat mir der Otmar gesagt. There are many unsaved people here. Es gibt viele unerrettete Menschen hier. Preach the gospel. Also predige das Evangelium. And so I did. Und so tat ich es auch. And Buxi and Desi had one request. Und die Desi und der Buxi hatten nur einen Wunsch. Just please be funny. Be funny. Also sei einfach lustig, haben sie gesagt. So I tried to be funny. And also habe ich versucht, lustig zu sein. My wife says, you were okay. But we preached the gospel. Also wir haben das Evangelium gepredigt. Because by this is my Father glorified. Weil dadurch wird mein Vater verherrlicht. That you bear much fruit. Dass ihr viel Frucht bringt. Now watch the next verse. The next part of the verse. Schau den nächsten Teil des Verses an. So prove to be my disciples. Und meine Jünger werdet. Now what is a disciple? Nun, was ist ein Jünger? Purpose number three. Der dritte Zweck ist das. That we reflect the heart of worship. Dass wir das Herzstück der Anbetung reflektieren. Which is Jesus Christ crucified. Welches der gekreuzigte Jesus Christus ist. That each one of us in our personal lives. So dass jeder einzelne von uns in seinem persönlichen Leben. Reflect the attitude that Jesus had as he hung on the cross. Die Einstellung von Jesus Christus widerspiegelt, wie er am Kreuz hing. One of self-sacrifice. Eine Einstellung der Selbstaufopferung. One of giving himself for others. Sich selbst für andere hinzugeben. One of caring for others more than himself. Sich für andere mehr zu sorgen als für sich selbst. Now this is the basis of bearing more fruit. Und das ist die Grundlage des mehr Fruchtbringens. We will never bear more fruit unless we enter into discipleship. Wir werden niemals mehr Frucht hervorbringen, wenn wir nicht jünger werden. And this is a transition. Und das ist ein Wandel. For many people, moving into discipleship is very frightening. Für viele Leute ist das sehr angsteinflößend, jünger zu werden. Discipleship will always shake up my world. Weil ein Jünger zu werden, ein Nachfolger, das bedeutet immer, meine Welt wird wachgerüttelt. To follow Jesus wherever he leads. Immer dorthin zu gehen, wo Jesus mich hinführt. That I will follow where he leads me. Dass ich dorthin gehe, wo er mich hinführt. That my life is Christ. Dass mein Leben Christus ist. Now, I want to bring in something at this point. Also jetzt möchte ich etwas hervorstreichen. Are the direction of our church, die Richtung unserer Gemeinde, from the beginning, vom Anfang an, from the first day that my wife and I got off the airplane, vom ersten Moment an, als ich und meine Frau aus dem Flugzeug stiegen, has never changed. Hat sich niemals geändert. The direction has never changed. Die Ausrichtung hat sich niemals geändert. Not even a little bit. Auch nicht im geringsten Maß. The direction was always win souls to Christ. Die Ausrichtung war immer, gewinne Seelen für Christus. This is the direction. Das ist die Ausrichtung. To bring people into the kingdom. Leute ins Königreich zu bringen. To win people to Jesus Christ. die Leute für Jesus Christus zu gewinnen. That when we get to heaven, so dass wenn wir dann in den Himmel gelangen, there will be people there, dass dort Leute sein werden, because we came here, weil wir hierher gekommen sind. To be fishers of men. Dass wir Menschenfischer sein. This has been the direction from the beginning. Das war die Richtung von Anfang an. Now, that has not changed. Und das hat sich nicht verändert. And by the grace of God, that will never change. Und durch die Gnade Gottes wird sich das auch niemals verändern. But something else has changed. Aber etwas anderes hat sich verändert. And it must change. Und das muss sich auch verändern. And that is the level at which we are building. Und das ist die Ebene, auf der wir bauen. We have been building on level one. Wir bauten auf der ersten Stufe. And we have moved to level two. Und wir haben uns dann auf die zweite Stufe bewegt. And we must move to level three. Und wir müssen uns auf die dritte Stufe bewegen. And level one is this. Und die erste Ebene ist folgende. Is that the church life as we know it, das Gemeindeleben, so wie wir es kennen, is very pastor-centered. Ist sehr auf den Pastor ausgerichtet. In a good way. In guter Weise. That means that the first meetings were at my house. Das bedeutet, die ersten Treffen fanden in meinem Zuhause statt. The first meals were cooked by my wife. Und die ersten Essen wurden von meiner Frau vorbereitet. We did everything. Wir haben alles gemacht. We spent our money. Wir haben unser Geld investiert. We used our house. Wir haben unsere Wohnung verwendet. It was my guitar. Es war meine Gitarre. It was everything was coming from us. Also alles kam von uns. Church life was kind of evolving around us. Und das Gemeindeleben drehte sich um uns. We were at everything. Und wir waren einfach alles. We were at every dinner. Wir waren bei jedem Abendessen. We were at every birthday party. Bei jedem Geburtstagsfest waren wir dabei. At every picnic I was cooking the chicken. Und bei jedem Picknick habe ich das Huhn gebraten. And I set up the volleyball. Und ich habe auch das Volleyballnetz aufgebaut. I brought the barbecue grill. Ich habe auch den Grillsachen mitgenommen. And I bought the charcoal. Und ich habe Kohle, ja, die Holzkohle gekauft. And the chicken. Und das Huhn. And I made the barbecue sauce. Und außerdem habe ich die Barbecue-Sauce gemacht. And I cleaned everything up. Und alles habe ich nachher weggeräumt. And I took everything home. Und habe wieder alles nach Hause geführt. Everything was evolving or revolving around my wife and I. Also alles hat sich um uns beide herum gedreht. Very pastor-centered. Sehr ausgerichtet auf den Pastor. I even made kitchens for people. Ich habe sogar Küchen für Leute gebaut. Loft beds. Oder Hochbetten. I changed transmissions on 5 cars. Ich habe bei 5 Autos das Getriebe gewechselt. On the street. Auf der Straße. Myself. Ich selbst. One was in the winter in January on the street. Und einmal war das im Winter im Jänner auf der Straße. For a Korean girl. Für ein koreanisches Mädchen. Needed her car. Sie hat ihr Auto gebraucht. And could not afford to take it to the shop. Und hat aber kein Geld gehabt, um es in die Werkstatt zu führen. So I bought her a transmission at the junkyard. Also habe ich da eine Getriebe gekauft da beim Autometzger. I cut the fingertips off my gloves. Habe die Fingerspitzen bei meinen Handschuhen abgeschnitten. Raised up her car. Habe ihr Auto hochgehoben. And in January. Und im Jänner. I changed that transmission. Habe ich dieses Getriebe ausgewechselt. Very pastor-centered. So sehr pastor-zentriert. I did the youth group. Ich habe die Jugendgruppe geleitet. Had the little kids, had the big kids. Hatte die Kleinen und die Großen. The music, I'm on the music. Die Musik, ich bin noch immer da involviert. And on and on and on. Und so weiter und so fort. This is okay. Und das ist in Ordnung. And it's wonderful. It was a privilege. Und es ist wunderbar. Es war auch ein Privileg. But something happens. Aber etwas geschieht dann. Like at this level, also auf dieser Ebene, I am the servant of all. Bin ich Diener aller. And I enjoy it. It's a privilege. Und ich genieße das. Das ist ein Vorrecht. I'm actually also the friend, the personal friend of everybody. Und ich bin auch persönlicher Freund von jedem Einzelnen. I'm at every little kid's birthday party, you know. Ich war bei jedem kleinen Kind dabei, wo es eine Geburtstagsparty gab. Anywhere I'm invited, I go. Also wo ich auch eingeladen wurde, ging ich hin. And then slowly, you know, I have to decide between the 6-year-old's birthday party and, you know, something else. Und plötzlich muss, also langsam muss ich mich dann entscheiden zwischen dem Geburtstagsfest eines Sechsjährigen und etwas anderem. So slowly you actually have to say no to a few things. Also langsam muss man dann auch Nein sagen zu einigen Dingen. And then slowly you say no to most things. Und langsam sagt man zu den meisten Dingen dann Nein. But you're still the servant of all. Aber du bist noch immer Diener von allen. And the friend of everybody. Und auch Freund von allen. Everybody's personal friend. It's wonderful. Jeder ist ein persönlicher Freund. Das You've been to everybody's house. Und du bist bei jedem zu Hause gewesen. Everybody's been to your house. Und jeder ist bei dir gewesen. And we're just having a great time. Und man hat eine wunderbare Zeit miteinander. But something terrible happens. Aber dann geschieht etwas Schreckliches. People come to the church. Leute kommen in die Gemeinde. More people come. Mehr Leute kommen And in die more Gemeinde. People start coming. Und noch mehr Leute kommen. Actually, it's not so terrible, it's wonderful. Also genau genommen ist es nicht so schlimm, es ist wunderbar. But we face a problem that the pastor is limited. Aber wir sehen uns dann ein Problem gegenüber. Der Pastor hat Grenzen. As he stretches out his hands, und wenn er sich da so ausweitet mit seinen Händen, there's only a certain amount of people that can fit under them. Da gibt es eine gewisse Zahl von Leuten, die da darunter basteln. And unter he stretches, die Arme. And he stretches, und er dehnt sich aus, er breitet sich aus. We can get one more. Einen können wir da noch drunter tun. Help me. Helft mir. But there's people who can't get under. Aber es gibt Leute, die passen da nicht mehr drunter. That personalness, and they don't come back. Und die kommen dann nicht mehr zurück. Because they're kind of like not in the circle. Weil die sind sozusagen nicht in diesem inneren Kreis. So we move to another level. Also bewegen wir uns auf eine andere Ebene. The pastor is not the not just he's the servant of all, but indirectly now. Also der Pastor ist Diener von allen, aber jetzt auf indirekte Weise. A number of years ago, I made the decision. Vor einigen Jahren traf ich eine Entscheidung, that I to serve all, dass ich allen dienen möchte. I would have to serve the servants. Aber um diesen zu dienen, muss ich den Dienern dienen. Who would serve the all? Die diesen anderen dann dienen. Because it was too many people. Weil es einfach zu viele Leute waren. And you know, how many people asked me to build them a kitchen? Wie viele haben mich denn gefragt, ihnen eine Küche zu bauen? It's impossible. Es ist unmöglich. Help them with their car. It's impossible. Oder ihnen bei der Autoreparatur zu helfen. There's just not enough time in a week. Es gibt einfach nicht genug Zeit in einer Woche. So I made the decision, I'm going to serve those who serve everyone. Also traf ich die Entscheidung, denen zu dienen, die anderen oder allen dienen. And you know what happened? Und wisst ihr, was dann geschieht? More people came. Mehr Leute sind gekommen. Ooh. And then we had to move to another level. Und dann mussten wir noch eine Stufe erklimmen. Because the servants, weil die Dienen, became so many, wurden dann so viele, that you didn't even have the time to serve the servants who serve the all. So dass man nicht einmal genug Zeit hatte, den Dienenden zu dienen, die den anderen dienen. And this is kind of where we're at right now. Und da befinden wir uns circa jetzt. Where we're moving to another level. Also wir gehen noch eine Stufe höher. Where I have to serve, wo ich dienen muss, the servants, und zwar den Dienern, who serve the servants, die den Dienern dienen, who serve the all. Die dann allen dienen. You understand? Versteht ihr das? It's getting more complicated. Also es wird schwieriger. But it's working. Aber es funktioniert. And more people are coming. Und es kommen mehr Leute. But this is where the devil likes to come in. Aber da möchte Satan hereinkommen. During transition, wenn wir einen Wandel erleben, and he likes to project, und er mag es dann Projektionen auszuschicken, a number of things. Und zwar in Bezug auf verschiedene Dinge. The pastor doesn't care about you anymore. Nun, der Pastor kümmert sich nicht mehr um dich. I mean, when I was in the church in the beginning, he was at my house every week. Also wie ich am Anfang dabei war bei der Gemeinde, da kam er fast jede Woche zu mir nach Hause. He hasn't been at my house one time this year. Dieses Jahr ist er nicht ein einziges Mal bei mir zu Hause gewesen. I visited one couple. Ich habe ein Ehepaar besucht. And you know what they said to me? Und wisst ihr, was die zu mir sagten? One of the first things they said to me, eines der ersten Dinge, die sie sagten, as I sat on the couch, wie ich da auf der Couch saß, they said, Do you know the last time you visited us? Sie haben gesagt, weißt du noch, wann du uns zum letzten Mal besucht hattest? No. Nein. It is almost exactly. Es ist beinahe genau. 10 years ago. Vor 10 Jahren gewesen. I said, really? Und ich habe dann gesagt, wirklich? It's been 10 years now. Ja, 10 Jahre sind es jetzt. Right. Jetzt, ja. I said, yeah, where you been? Und ich habe gesagt, ja, wo wart ihr denn? Where you been? I didn't see you one time when we were renovating this building. Not one time. Ich habe gesagt, ich habe euch nicht ein einziges Mal da getroffen, als wir das Haus gebaut haben. Not one day were you here when we were killing ourselves in this building. Nicht ein einziges Mal wart ihr da, als wir uns da fast umgebracht haben bei der Renovierung dieses Hauses. And you're gonna sit here and you're gonna look me in the face and project guilt at me? Und du sitzt dann hier, schaust mir ins Gesicht und möchtest hier Schuld mir aufladen. And you think this is spiritual? Und du glaubst, das ist geistlich? Where have I been? Wo ich war? I've been serving the servants. Ich habe den Dienern gedient. Number one. Punkt Start eins. Again. I've been serving the all. Also ich habe allen gedient. And serving the servants who serve the all. Und habe den Dienern gedient, die allen gedient haben. And serving the servants who serve the servants who serve them all. Und habe den Dienern gedient, die den Dienern dienten, die allen And where dienten. You been? Und wo warst du? I didn't see you one time. Ich habe dich kein einziges Mal gesehen. And we were here for months. Und wir waren monatelang hier. I was working from 8 in the morning till midnight almost every night on this building. Ich habe fast jeden Tag von 8 Uhr früh bis Mitternacht hier gearbeitet. I would take off my work pouch, put it in the pulpit and preach. Und ich habe meine Arbeitskleidung abgelegt hier und habe hier in der Kanzel gepredigt. After the message, put it back on and go back to work. Und nach der Botschaft habe ich mein Zeug wieder angelegt und habe wieder weitergearbeitet. Where were you? Wo warst du? It's interesting how the devil comes in during times of transition. Das ist schon interessant, wie der Teufel da reinkommt während solche Zeiten des Wandels. This is where discipleship is so key. Und da geht's so sehr um die Jüngerschaft. Because as we move from one level to another level. Weil wenn wir uns von einer Ebene auf die nächste bewegen. And this we find in John 15. Und das finden wir in Johannes 15. You will bear fruit. Ihr werdet Frucht bringen. You will bear more fruit. Ihr werdet viel Frucht bringen. And you will bear much more fruit. Und ihr werdet noch viel, viel mehr Frucht bringen. You know, it's easy to bear fruit when it's pastor-centered. Es ist leicht, Frucht zu bringen, wenn es auf den Pastor ausgerichtet ist. It's fine. It's a privilege. Das ist ein Vorrecht. Das ist okay. Time of my life. Es war wirklich eine wunderbare Zeit in meinem Leben. In the middle of everything. Yeah. Ich war in der Mitte von allen Dingen. I did my first wedding. Ich habe meine erste Hochzeit gehalten. Eva Marie und Eric. Eva Marie und Eric. And there we were. I was like 26 years old. I did my first wedding. Und da war ich eben. 26 Jahre war ich alt. Meine erste Hochzeit. Bushy beard and bushy hair and. Das Haar ganz I was 7 kilos heavier. War einige Kilo schwerer. Came in and preached. Bin hingekommen, habe gepredigt. Sat down with all these Austrians. Habe mich da zusammengesetzt mit all den Österreichern. This is awesome. Ah, das ist wunderbar. It's great. Großartig. Yesterday was my 46th wedding I did in 20 years. Gestern hatte ich die 46. Hochzeit in diesen 20 Jahren. And we have 8 more this summer. Und wir haben noch 8 folgende diesen Sommer. Something is changing. Also etwas ändert sich. It's not the direction. Es geht nicht um die Richtung. Don't receive that from the devil. Also nehmt das nicht an vom Teufel. Or anyone else. Oder von jemand anderem. The direction is the same. Die Ausrichtung ist dieselbe. And it will be the same by God's grace. Sie wird auch durch die Gnade Gottes dieselbe bleiben. Winning people to Jesus. Für Jesus Menschen zu gewinnen. But the level of the building is changing. Aber die Ebene in diesem Gebäude, die wird gewechselt. We have to move away from a pastor-centered church. Wir müssen uns fortbewegen von diesem pastorzentrierten Denken in der Gemeinde. To a purpose-centered church. Zu einer Gemeinde mit Vision oder Zweck. Where things are happening. Wo die Dinge geschehen. And the pastor's not even there. Und der Pastor ist nicht einmal dabei. There was an awesome picnic on the Danube and the pastor wasn't even there. Wir haben ein wunderbares Picknick gehabt auf der Donauinsel dort und der Pastor war nicht einmal dabei. He didn't even bring his grill. Der hat nicht einmal seinen Griller mitgebracht. And you know what? Und wisst ihr was? Someone else set up the volleyball net. Jemand anderer hat das Volleyballnetz aufgebaut. Isn't that great? Ist das nicht großartig? And there's a Bible study happening. Und da ist eine Bibelrunde. 2, 3, 4. 2, 3 oder 4. And they're not even at his house. Und die finden nicht einmal in seinem Zuhause and statt. And he's not even there. Er ist nicht einmal dabei. This is purpose driven. Das bedeutet es, eine Vision zu haben. This is purpose centered. Das bedeutet es, einer Bestimmung nachzugehen. God is moving in the midst. Gott wirkt in unserer Mitte. And it's not centered around the pastor and his wife, und es dreht sich nicht alles den Pastor und seine Frau, nor his team, noch sein Team, but it's centered around the purposes of God, sondern es dreht sich die Bestimmungen und den Zweck Gottes. But aber this cannot happen, das kann nicht geschehen, unless we enter into discipleship, wenn wir nicht zu Jüngern werden, because we are losing something, weil wir etwas verlieren. Some people are spending more time complaining. Manche Leute verbringen mehr Zeit, sich zu beklagen. About how I don't spend time with them anymore. Nämlich über die Tatsache, dass ich mit ihnen keine Zeit mehr verbringe. And they're talking to people about it. Und sie sprechen darüber mit anderen Leuten. You know, the direction of the church is not the same anymore. Weißt du, die Ausrichtung in der Gemeinde ist nicht mehr dieselbe. The church is not the same. Die Gemeinde ist nicht mehr dieselbe. I mean, I remember when Pastor Rob used to come over at least once a month. Also ich erinnere mich an die Zeit, als der Pastor Rob zumindest einmal im Monat noch bei uns war. I remember those times. Ich erinnere mich an diese Zeit. I also remember when my mother, ich erinnere mich auch an die Zeit, was changing my little brother's diaper daily. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als meine Mutter die Windeln von meinem kleinen Bruder jeden Tag wechselte. And then it stopped. And then it stopped. Und dann ist das vorbei gewesen. And then we kind of all grew up. Und dann sind wir eben erwachsen geworden. And time with mom, und die Zeit mit der Mama, was less and less, wurde immer weniger und weniger. And then the time came where I said goodbye, mom. Und dann kam die Zeit, wo ich zu meiner Mutter sagte, auf Wiedersehen. And I got married. Und wo ich heiratete. And I even moved away from my mother's house. Und wo ich sogar aus dem Haus meiner Mutter auszog. Imagine that one. Und dann stelle ich das vor. And I've been living in another country. Und wo ich jetzt in einem anderen Land lebe. This has to progress. Und da muss es einen Fortschritt geben. And it will demand discipleship. Und das braucht die Jüngerschaft dahinter. We will spend all of eternity in heaven. Wir werden die ganze Ewigkeit im Himmel hanging out together. Gemeinsam verbringen. We can make appointments 10,000 years ahead of time. Wir können 10.000 Jahre im Voraus unsere Rendezvous vereinbaren. Okay, Pastor Rob. Okay, Pastor Rob. You didn't have time for me on Earth. Auf der Erde hast du keine Zeit für mich gehabt. Your schedule was so full. Weil dein Terminplan so voll well, war. Well, now. Aber jetzt. I make 4,000 years from tonight. You got dinner at my house. Also in 4,000 Jahren von heute Abend an wirst du bei mir zu Abend essen. Fine. Ich werde sagen, fine. Unless we're, now watch this, discipleship means that I'm reflecting my Savior. Also Jünger zu sein bedeutet, ich spiegele meinen Retter wieder. Jesus was willing to give up the comforts of heaven to come down to earth to reach people. Jesus war willens, diese angenehme Zeit im Himmel aufzugeben, um auf die Erde zu kommen und Leute dann zu erreichen. And we have to be willing to give up some of the privileges we've had in the church. Und wir müssen auch bereit sein, manche der Privilegien in der Gemeinde, die wir hatten, aufzugeben. In the name of discipleship. Und zwar im Namen des Jüngerwerdens. To reach more people. Um andere, mehr Leute zu erreichen. That means we lose the personal time that we used to have with the pastor. Das bedeutet, wir verlieren diese persönliche Zeit, die wir üblicherweise mit dem Pastor hatten. So he can spend more time serving the servants who serve the servants who serve the all. So dass wir mehr Zeit, also dass er mehr Zeit mit den Dienern verbringen kann, die den Dienern dienen, von denen, die allen dienen. Number one and number two. Das ist der Punkt 1 und Punkt 2. That zwei, he can spend more time with the new people. Dass er mehr Zeit mit den neuen Leuten verbringen kann. Here's something that we should really keep in mind. Hier ist etwas, an das wir wirklich denken sollten. The first 15 minutes after service. Die ersten 15 Minuten nach dem Gottesdienst. Don't spend it with anyone that you are very good friends with. Verbringt diese Zeit nicht mit irgendjemand, mit dem ihr schon gute Freunde seid. Spend that first 15 minutes with someone you don't know very well. Verbringt diese ersten 15 Minuten mit jemandem, den ihr nicht sehr gut kennt. If we did this as a church, wenn wir das als Gemeinde täten, we would bear much more fruit. Würden wir viel mehr Frucht bringen. But it's a sacrifice. Aber das ist ein Opfer. And this is what we have to decide as a church. Und dazu müssen wir uns entschließen als Gemeinde. Do we want to be disciples? Wollen wir Jünger sein? Or just live in worship and fellowship? Oder bloß in der Anbetung und in der Gemeinschaft leben? But not discipleship. Aber nicht in der Jüngerschaft. Discipleship means we make a sacrifice. Jünger zu sein bedeutet, ein Opfer zu bringen. That after service, this is my close friend. Dass ich nach dem Gottesdienst bei meinem nahen Freund. Oh boy, nice to see you. Hey, schön dich zu sehen. How's everything? Wie geht's denn so? Hm? Yeah, your kids. Oh yeah. Deine Kinder, yeah. Ja. You know what? Why don't we spend some? I'll catch you in 15 minutes. Aber weißt du was? Du, treffen wir uns in 15 Minuten. You go that way, I'll go that way. Du gehst dorthin, ich gehe dorthin. And let's meet some new people. Und lass uns ein paar neue Leute treffen. You mean we're gonna sacrifice right now? Du meinst, wir opfern jetzt etwas? Yeah. Ja. We're gonna sacrifice 15 minutes of wonderful friendship. Also wir opfern jetzt 15 Minuten von einer wunderbaren Freundschaft. To bear fruit for the Father. Um Frucht für den Vater hervorzubringen. This is it. Aber so ist das. But we have to make this decision as a church. Aber wir müssen diese Entscheidung als Gemeinde treffen. And understand what is actually happening. Und verstehen, was eigentlich geschieht. Now, let's go to Ephesians 2 and we'll close. Gehen wir zu Epheser 2 und dann schließen wir ab. Starting with verse 19. Fangen wir beim Vers 19 an. So then you are no longer strangers and aliens. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. But there are many people who still are strangers and aliens. Aber es gibt viele Fremde und viele Nichtbürger. There were a lot of people at the wedding yesterday. Gestern waren viele davon auf der Hochzeit. Who are strangers and aliens to God. Die fremd waren für Gott und die Nichtbürger waren. But maybe not anymore. Aber vielleicht nicht länger. Maybe some of them will come to church. Vielleicht kommen ein paar zur Gemeinde. We were inviting them. Wir haben sie eingeladen. Okay. But you are fellow citizens with the saints. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. And are of God's household. Und Gottes Hausgenossen. Having been built upon the foundation of the apostles and prophets. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Christ Jesus himself being the cornerstone. Wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. And here it is. Und nun kommt der Vers. In whom the whole building being fitted together. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau. Isn't that great? Das ganze Bau. The whole building. Also der ganze Bau. God sees us as a building. Gott sieht uns als Bauwerk. And it was common that these buildings had different levels. Und es war üblich, dass es da verschiedene Ebenen gab. And our building has different levels. Und unser Bau hat auch verschiedene We Ebenen. Are moving from one level to another. Wir bewegen uns von einer Stufe auf die nächste. From one era to another. Von einer Ära in die nächste Ära. From being pastor-centered to being purpose-centered. Von dieser Ausrichtung auf den Pastor hin zu einer Zweckbestimmtheit. Where all of us will have to make a decision. Und wir müssen alle eine Entscheidung treffen. That we will have to sacrifice now for the sake of those who could join us. Dass wir um deretwillen, die uns noch an, sich uns anschließen könnten, etwas opfern können. When Sunday morning and Sunday night are too full. Wenn Sonntagmorgen und Sonntagabend zweifach sind, also ganz sprich, voll. When they're full. Also, wenn die ganz voll sind, we'll have to ask people to make a big sacrifice. Dann müssen wir Leute fragen, ein großes Opfer zu bringen. We're going to have to ask 50 people from Sunday morning. Wir müssen dann 50 Leute vom Sonntagmorgen Gottesdienst fragen. From Sunday night. Und auch 50 vom Sonntagabend Gottesdienst. To come to church on Saturday night. Am Samstagabend Ooh. In die Gemeinde zu kommen. Ooh, hope it's not me. Ooh. Ah, hoffentlich bin es dann nicht ich. A sacrifice to make more room. Ein Opfer zu bringen, um einfach mehr Platz zu schaffen. Maybe. Vielleicht. This is discipleship. Das bedeutet es, Jünger zu sein. By this, und dadurch, my Father is glorified. Wird mein Vater verherrlicht. That you bear much fruit. Dass ihr viel Frucht bringt. Much fruit. Viel Frucht. Many people with you. to heaven. Viele Leute mit euch in den Himmel zu that nehmen. We grow. Dass wir wachsen. Teenagers. Jugendliche. All kinds of people coming with us. Alle möglichen Leute, die mit uns kommen. To heaven. Zum Himmel. And prove ourselves to be disciples. Und sich eben selbst beweisen, Jünger zu sein. Yeah. Let's just finish with verse 21. Schließen wir hier beim Vers 21 ab. In whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. And we'll close with this. Und der letzte Vers. In whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Isn't that awesome? Ist das nicht wunderbar? That we are being built together, dass wir zusammen mit aufgebaut werden. As a building. Als Gebäude. And a building is a structure for habitation. Und ein Gebäude dient zum Wohnen. And that means that new people who walk in the door, das bedeutet, dass neue Leute, die hier hereinkommen, are finding a place, einen Platz vorfinden. They are being served, wo ihnen gedient wird. But how are they being served? Aber wie wird ihnen gedient? By servants, durch Diener, who are being served by other servants, denen wiederum von anderen Dienern gedient who wird. Who are being served by a staff of servants, von denen wiederum gedient wird von einem Team an Dienern, fulfilling the word of the Lord, und die das Wort Gottes erfüllen. The greatest among you shall be the servants of all. Der größte unter euch soll euer Diener sein. And we grow. Und wir wachsen. And we grow. Und wir wachsen. So just to close. Also nun im Abschluss. Couple things we're going to lose. Ein paar Dinge werden wir verlieren. We will lose personal time with the pastor. Wir werden persönliche Zeit mit dem Pastor verlieren. But we will gain a family. Aber wir werden eine Familie gewinnen. Are we willing to make the sacrifice? Wollen wir dieses Opfer bringen? I hope so. Ich hoffe es. Number two. Punkt zwei. We will lose personal friendships. Wir werden persönliche Freundschaften verlieren. Let's say circles of friendships. Oder sagen wir Kreise von Freundschaften. But we will gain a ministry. Aber wir werden einen Dienst gewinnen. I say that because some of the people that are very close to you, und ich sage das, weil manche der Leute, die mit euch sehr nahe befreundet will sind, suddenly be serving and lack time. Die werden plötzlich wo dienen und werden dann keine Zeit haben. This whole church is falling apart. Ja, diese ganze Gemeinde, die fällt schon auseinander. I don't have time with the pastor anymore. Ich meine, ich habe keine Zeit mehr mit dem Pastor. And my closest friends don't have time for me. Und meine mir persönlich nächsten Freunde, die haben nicht einmal Zeit für mich. Go look what they're doing. Schau mal, was die machen. They're serving others. Sie dienen anderen. What should I do? Aber was soll ich machen? Serve others. Diene anderen. Number three. Punkt drei. You might lose your position. Du magst vielleicht auch deine Position verlieren. But you'll gain new opportunities. Aber du wirst neue Gelegenheiten gewinnen. Maybe you were the song leader when the church was 25 people. Vielleicht warst du der Gesangsleiter, Lobpreisleiter, als die Gemeinde 25 Leute hatte. That's the best we could do. Weil das einfach das Beste war, was damals möglich war. But since then, aber seit damals, 275 other people have come. Es gibt 275 andere Menschen, die hereingekommen sind. With some very gifted singers. Mit ein paar sehr begabten Sängern. And ever since then, I haven't sung. Seit damals habe ich nicht mehr gesungen. There's other opportunities. Aber es gibt andere Gelegenheiten. Now we could have a choir. Jetzt könnten wir einen Chor haben. A band. Eine Band. Other opportunities are opening up everywhere. Die Gelegenheiten zeigen sich überall. For me too. Für mich auch. For you too. Für dich auch. God has a place. Gott hat einen Platz. We have to enter into discipleship. Wir müssen es schaffen einzutreten in if we're gonna move to the next level of the building. Wenn wir die nächste Stufe erklimmen wollen in diesem Gebäude. I left America. Ich habe Amerika verlassen. I was very happy in my church. Ich war eigentlich sehr zufrieden in meiner Gemeinde. For the most part. Also in den meisten Bereichen. And I was happy. I was happy with my life. Ich war zufrieden mit meinem Leben. It was a big sacrifice to leave family and friends. Es war ein großes Opfer, die Familie und Freunde zu verlassen. And people in the church. Und auch Leute in der Gemeinde. To come here. Um hierher zu kommen. And to only see them a few weeks a year. Und sie nur ein paar Wochen im Jahr dann zu sehen. But the sacrifice was worth it. Aber das Opfer war es wert. I'll spend time with them when we get to heaven. Ich werde mit denen die Zeit im Himmel verbringen. And that's the way, isn't that so ist das nicht wahr? Ist das nicht ermutigend? But it will demand discipleship. Aber es wird nach Jüngerschaft verlangen. And I have to ask myself, und ich muss mich das selbst fragen. Am I willing to make the sacrifice? Bin ich willens, dieses Opfer zu bringen? I am. Ich bin es. I am for the sake of more fruit. Ich bin es um der größeren Frucht wegen. We'll talk about this more next week. Darüber wollen wir nächste Woche mehr sprechen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you today. Wir danken dir heute for all the people that have come since we came to Austria. Für all die Leute, die gekommen sind, seit wir in Österreich sind. Many of them already disciples. Und manche von oder viele von ihnen sind schon Jünger. Number of them missionaries. Eine ganze Zahl auch Missionare. And helping us. Und sie helfen uns. To bring glory to the name of glory to your Father. Um dem Vater Herrlichkeit zu bringen. To magnify him. Um ihn zu verherrlichen. So many wonderful people. So viele wunderbare Menschen. Some that we've led to the Lord. Manche, die wir zum Herrn geführt haben. That we brought to you. Die zu dir gebracht and wurden. And others that are working with us to bring more. Und andere, die mit uns arbeiten, um noch mehr zu bringen. Father, we thank you for this time. Vater, wir danken dir für diese Zeit. We love you. Wir lieben dich. Want to honor you. Wir wollen dich ehren. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.